Wir sind heute zusammengekommen, um uns über die Zukunft von gestern zu unterhalten. Wenn man die Zeitungen, Zeitschriften und Bücher unserer Tage betrachtet, so bekommt man den Eindruck, dass die Beschäftigung mit der Zukunft eine Besonderheit unserer Zeit sei. Ich möchte Ihnen hier anhand einiger Beispiele zeigen, dass sich auch vergangene Epochen über mögliche technische Zukunftsentwicklungen Gedanken machten, ziemlich frühen Zeiten relativ moderne Gedanken hatte. Vielleicht gleich ein Beispiel. Ich werde mir jetzt erlauben, Ihnen einen kurzen Text vorzulesen und Ihnen erst hinterher sagen, aus welcher Zeit der stammt. Vermittels dessen könnte ich in beliebiger Höhe um die Erde fliegen. Dann würde ich die Quellen des Nils besuchen. Und was das Angenehmste wäre, ich könnte die Nachricht, wer in den Olympischen Spielen gesiegt habe, noch am selben Tage nach Babylon bringen und, wenn ich in Syrien gefrühstückt hätte, in Italien zu Abend essen. Das ist eine richtige Schilderung eines Düsenpassagiers. Nur stammt sie vom Dichter Lucianus, der lebte von 120 bis 180 nach Christus. Das war ein Zeitgenosse des Kaisers Marc Aurel, der ja bekanntlich in Wien starb. Marc Aurel war nur ein Jahr jünger als Lucianus. Das ist aber nicht das einzige Beispiel. Jetzt machen wir einen kleinen Schritt in die Zeit der Minnesänger. Roger Bacon, der von 1214 bis 1292 lebte, schrieb folgende Sätze. Man kann Vorrichtungen bauen, mit deren Hilfe die größten Schiffe mit nur einem Mann, der sie steuert, schneller dahinfahren, als wenn sie voll Matrosen wären. Man kann auch Wagen bauen, welche sich ohne die Hilfe von Tieren mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen. Man kann Flugmaschinen bauen, in welchen ein Mann bequem sitzend und seinen Gedanken nachhängend die Luft mit künstlichen Schwingen schlägt. Und auch Maschinen, welche Menschen ermöglichen, auf dem Grund der Meere spazieren zu gehen. Also eine Schilderung des Autos aus der Zeit, als noch Turniere abgehalten wurden und wo ein schnelles und kräftiges Pferd der höchste Inbegriff des Fortbewegungsmittels war. Jetzt haben wir einen prominenten Autor, und zwar Johannes Kepler. Diesem Astronomen traut man eigentlich nicht zu, dass er einen utopischen Roman oder man kann, wie man jetzt auch sagt, einen Science-Fiction-Roman geschrieben hätte, und doch ist es so. Kepler war sehr vom Mond fasziniert. Er hat schon als Student in Tübingen eine Arbeit verfasst, in der er sich überlegte, wie die Himmelskörper vom Mond aus aussehen würden. Und im Jahre 1610, gerade als das Fernrohr aufkam, schrieb er einen Roman mit dem Titel Somnium, zu Deutsch der Traum, wo er eine Fahrt zum Mond schilderte. Und da möchte ich Ihnen auch noch ein paar kurze Sätze vorlesen. Das erste Fragment behandelt die Auswahl der Teilnehmer an der Mondfahrt. Da schreibt Kepler, keinen von sitzender Lebensart, keinen Wohlbeleibten nehmen wir zu Begleitern, sondern wir wählen solche, die ihr Leben im häufigen Gebrauch der Jagdpferde verbringen oder die häufig zu Schiffe Indien besuchen und gewohnt sind, ihren Unterhalt mit Zwieback, Knoblauch, gedörrten Fischen und anderen von Schlemmern verabscheuten Speisen zu fristen. Sind also Anfänge weltraummedizinischer Betrachtung. Man hat ja die Astronauten auch sehr nach medizinischen Gesichtspunkten ausgesucht. Und jetzt noch eine Beschreibung des Starts. Diese Anfangsbewegung ist für ihn die schlimmste, denn er wird gerade so emporgeschleudert, als ob er durch die Kraft des Pulvers gesprengt über Berge und Meere dahinflöge. Deshalb muss er zuvor durch Opiate betäubt und müssen seine Glieder sorgfältig verwahrt werden, damit sie ihm nicht vom Leibe gerissen werden. Vielmehr die Gewalt des Rückschlages in den einzelnen Körperteilen verteilt bleibt. Wenn man sich jetzt unten im Parterre die Mercury-Kapsel ansieht, in der der Astronaut so schön gepolstert drinnen liegt, so könnte man fast glauben, Kepler hätte diese Mercury-Kapsel gekannt. Aber jetzt genug der trockenen Worte. Ich bitte um das erste Bild. Diese Darstellung eines Raumschiffes stammt aus dem Jahre 1657. Der französische Dichter Cyrano de Bergerac hat eine Reise zum Mond beschrieben. Und dieses Raumschiff ist insofern bemerkbar, dass es, obwohl es natürlich nicht in dieser Form funktionieren würde, die Sonnenenergie als Antrieb vorsieht. Und zwar befindet sich diese Telefonzelle, hier ist keine Telefonzelle, sondern die Kabine des Raumschiffes, und oben befindet sich eine Glaskugel, die von der Sonne beschienen wird und die Luft in ihrem Innern erwärmen soll, wodurch ein Auftrieb erfolgen soll. Das Segel dient zur Abhaltung zu starker Sonnenstrahlung, das ist sozusagen eine Regelvorrichtung. Das ist insofern bemerkenswert, als damals der Heißluftballon auch noch nicht erfunden war. Es ist eine Vorwegnahme des Heißluftballons. Nach der Erfindung des Fernrohres gab es eine ganze, reißt eigentlich die Reihe der Raumfahrtschilderungen nicht ab. Und ich bitte um das nächste Bild. Das ist eine Beschreibung aus der Beschreibung einer Reise zum Mars aus dem Jahre 1750, also 10 Jahre nach Cyrano de Bergerac. Bemerkenswert ist auch der Stil. Es ist nach Art der Comicstrips, nur nicht mit Sprechblasen, sondern hier sind die einzelnen Sachen, die einzelnen Worte, die die Leute sagen. Man wird es von innen aus nicht erkennen können. Es heißt so viel ungefähr: O weh, die flehen um Gnade, die sind in Gefahr, sie fürchten sich. Und da oben sind aber gehabt euch wohl, wir fahren von dannen und so weiter. Bemerkenswert ist auch schon die Einteilung der Sphären. Hier haben wir das, was wir heute als Troposphäre erklären, also die Wolkenschicht. Das Schiff ist schon über die Wolkenschicht und bewegt sich dann schon in Richtung auf den Mars. Das hier soll der Mond sein. Als Antrieb hat sich der sächsische Hofastronom Kindermann vorgestellt, dass man diese Bälle hier nicht mit einem Treibgas füllt, sondern dass man die Luft rauspumpt. Diese Idee wäre recht schön. Ein Vakuum-Luftschiff haben vor ihm auch schon andere Leute konzipiert. Es hat nur den Nachteil, dass es technisch nicht möglich ist, weil ja der Luftdruck das sofort flach drücken würde. Und wenn man es so stark macht, dass es nicht flach gedrückt wird, hat es wieder keinen Auftrieb. Bitte das nächste Bild. Dieses Raumschiff aus dem 18. Jahrhundert sollte elektrisch arbeiten. Und zwar hat man sich vorgestellt, dass es elektrisch aufgeladen wird und hier Licht aussendet und durch den Lichtdruck sich vorwärts bewegt. Diese Idee wurde in Kommentaren aus dem 19. Jahrhundert als besonders kindisch verlacht. Heute denkt man wieder über die Grundidee anders, weil die Photonenrakete war für die Zukunft weiterer Weltraumprojekte schon mehrmals ernstlich im Gespräch. Bitte das nächste Bild. Jetzt kommen wir zum Glanzstück unserer heute gezeigten Diasammlung. Und zwar schrieb Jules Verne, der von 1828 bis 1905 lebte und der Ihnen allen sicher aus verschiedenen Werken bekannt ist, die Beschreibung einer Reise um den Mond. Diese Reise um den Mond erschien im Jahre 1869, also fast genau 100 Jahre vor der ersten Mondumkreisung. Und das Interessante dabei ist, dass wesentliche Züge vom Projekt Apollo 8, wenn ich vielleicht kurz erinnern darf, Apollo 8 war jener Raumflug, bei dem im Dezember 1968 die drei Astronauten von der Erde zum Mond flogen, den Mond umkreisten und ohne Landung wieder zur Erde zurückkehrten. Und diesen Kurs von Apollo 8 hat ziemlich genau Jules Verne 100 Jahre vorher beschrieben. Hier sehen Sie den Start des Raumschiffes. Das Raumschiff selbst ist keine Rakete, sondern es befindet sich, es ist ein Projektil, das von einer riesigen Kanone abgeschossen wird. Aber so die, wenn man davon absieht, so ist die Grundatmosphäre doch so einigermaßen wie bei den seinerzeitigen Starts der Saturn-Raketen. Bitte das nächste Bild. Hier sehen Sie das Projektil oder man könnte auch sagen die Raumkapsel, wie sie zur Startstelle gebracht wird. Es wurde tatsächlich in Cape Kennedy eine eigene Eisenbahn gebaut, um das Schiff von der Montagehalle zur Startrampe zu bringen. Das war also auch so eine kleine Vorwegnahme. Bitte das nächste Bild. Hier ist aus der deutschen Erstausgabe, die erschien 1875, eine Karte der Startstelle. Und das ist das Interessante, dass bei Jules Verne sollte in Stones Hill gestartet werden. Und hier sehen Sie, ich glaube, man kann es auch lesen, Cape Canaveral eingezeichnet. Bitte das nächste Bild. Jules Verne hat sich auch schon mit den wirtschaftlichen Folgen der Weltraumfahrt auseinandergesetzt. Das ist Tampa in Florida, vor Inangriffnahme des Raumfahrtprojektes. Und im nächsten Bild sehen Sie jetzt, dass die Raumfahrt auch ein Wirtschaftswachstum zur Folge hat. Man sieht auch zugleich, dass sich die Umwelt verschlechtert hat, diese Rauchfahnen. Bitte das nächste Bild. Unsere Astronauten bei Jules Verne sind jetzt gestartet und befinden sich im schwerelosen Zustand. Das ist ja ungefähr gerade das, was wir alles aus dem Fernsehen von den verschiedenen Raumfahrtprojekten vergangener Jahre kennen. Nur ist die Ausstattung natürlich schon etwas gemütlicher, als sie dann später in Wirklichkeit war. Sie sehen die Polstermöbel, Sie sehen auch die Kleidung der Astronauten ist etwas anders und schließlich hatten auch die wirklichen Astronauten keine Hunde mit. Bei Jules Verne sind zwei Hunde ist ein Hundepaar mitgenommen worden, ein Weibchen namens Diana und ein Männchen namens Trabant. Die spielen da in der Handlung eine weitere Rolle, außerdem haben sich die Astronauten noch Hühner mitgenommen, damit sie die frischen Frühstückseier nicht unterwegs nicht entbehren brauchen. Bitte das nächste Bild. Das ist ein trauriges Zwischenspiel, und zwar der arme Trabant ist während des Fluges ums Leben gekommen. Er hat den Start nicht ganz vertragen, und weil man mit einem toten Hund doch schlecht reist, hat man sich entschlossen, ihn rauszuwerfen. Und jetzt sieht man, es hat also Jules Verne ganz richtig mit den damaligen physikalischen Kenntnissen erkannt. Jetzt fliegt der tote Trabant neben dem Raumschiff als stummer Warner einher und die Astronauten, die da rausschauen, sind ihn noch immer nicht los. Man erkennt hier noch etwas, und zwar diese Öffnung hier ist für eine Rakete, die gezündet werden muss, nachdem das Raumschiff den Mond umkreist hat, um wieder zur Erde zurückzukommen. Dieser Raketenmotor war bei Apollo 8 eines der kritischsten Bauelemente. Und man hat sehr gebangt, ob er auch funktionieren wird. Und diesen Raketenmotor hat also Jules Verne bereits auch bei seinem utopischen Projekt vorgesehen. Bitte das nächste Bild. Die Astronauten nähern sich dem Mond und beginnen ihn bereits groß durch ihr Kabinenfenster zu sehen. Und Sie werden jetzt gleich sehen, wie es bei Apollo 8 ausgesehen hat. Bitte das nächste Bild. Das ist jetzt ein Foto von Apollo 8. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei Apollo 8 das Kabinenfenster ein bisschen was weggeschnitten hat und dass es halt doch nicht ganz so romantisch aussieht wie auf dem Stich, aber die Ähnlichkeit dürfte doch verblüffend sein. Bitte das nächste Bild. Eine noch detailliertere Aufnahme, eine Darstellung des Mondes, dem sich die Astronauten nähern. Bitte das nächste Bild. Hier wieder von Apollo 8. Bitte das nächste Bild. Das ist jetzt eine Übersichtsdarstellung, einmal nicht aus der Kabine gesehen. Das konnte man bei Apollo 8 schlecht fotografieren. Aber Sie sehen hier den Mond und hier das Raumschiff, wie er sich anschickt, den Mond zu umkreisen und jetzt bald auf die Schattenseite zu kommen. Jules Verne hat sich auch Gedanken gemacht, was passieren wird, wenn das Raumschiff auf der Rückseite des Mondes ist. Bei Apollo 8 hat man dann später gesagt, das waren die einsamsten Minuten, die Menschen je erleben konnten. Man sah die Sonne nicht und war von der Funkverbindung abgeschnitten. Die ganze Erde, die Erdbevölkerung, die am Fernsehapparat zuschaute, konnte eigentlich nur jene bangen Minuten warten, bis das Raumschiff wieder auftaucht. Und jetzt im nächsten Bild bitte. Sehen Sie, wie es den Astronauten bei Jules Verne geht. Sie haben keine Heizung in Ihrem Projektil und frieren erbärmlich. Sie sehen, sogar dem Hund ist kalt, der hat sich da unter eine Decke verkrochen. Aber das dauert ja nur kurze Zeit und wie das nächste Bild zeigt, befinden Sie sich jetzt wieder auf der Sonnenseite und sonnen sich in den Strahlen unseres Zentralgestirns, die durch das Kabinenfenster reinkommen. Dem Hund ist sogar schon wieder heiß. Wenn es interessant ist, hier ist also noch eine Mondkarte angebracht, damit man sich ja genau auskennt. Jetzt kommt ein kritischer Moment, den Sie im nächsten Bild sehen werden. Jetzt muss die schon erwähnte Rakete zünden. Wenn das nicht passiert, wurde auch bei Jules Verne gesagt, müssen wir ewig bis zu unserem baldigen Ende und ewig darüber hinaus den Mond umkreisen. Aber hier hat es gezündet und die Heimfahrt zur Erde wird angetreten. Bitte das nächste Bild. Da ist wieder eine verblüffende Übereinstimmung. Die Astronauten bei Jules Verne gehen auf dem Wasser nieder und werden hier mit einem Bergungsboot aufgenommen. Sie sehen hier das Schiff im Hintergrund und hier die amerikanische Flagge. Und so sah es in Wirklichkeit aus. Raumfahrtdarstellungen gibt es nicht nur bei Jules Verne. Das hier stammt aus dem Werk eines anderen Autors, und zwar von Hugo Gernsback. Hugo Gernsback begann etwa zu Beginn unseres Jahrhunderts utopische Romane zu schreiben und hat das eigentlich bis vor etwa 15 Jahren fortgesetzt. Gernsback hat sich um die Sache des technischen Zukunftsromanes, der Science Fiction, wie das im angelsächsischen Sprachgebrauch und eigentlich auch bei uns immer mehr heißt, hat sich dafür nicht nur das eigene Schreiben sehr verdient gemacht, sondern er hat einen Preis gestiftet, den Hugo. Er hieß selber mit Vorname eben Hugo Gernsback und das war nach ihm. Und das ist ein Gegenstück zu dem Oscar, den die Filme kriegen. Das wird alljährlich für die beste technisch-utopische Erzählung gestiftet. Hier sehen Sie bei Gernsback, dieses Bild entstand in den 20er Jahren und es trägt den Stil. Es hat ja ungefähr, wie Sie auch später noch sehen werden, hat jede Epoche die Zukunft, die ihrer Gegenwart entspricht. Hier sieht man die Astronauten, die sich an einer Leine in Raumanzügen schon etwas hinauswagen und hier ist wieder der Mond. Diese Darstellung aus einem amerikanischen Science-Fiction-Magazin der 40er Jahre zeigt eine Mondlandschaft mit einem Raumschiff, das durch Rollen seine restliche Energie loswerden will. Das Bemerkenswerte ist aber die Darstellung der Erde über dem Mondhorizont. Das ist ein Motiv, das viele gereizt hat. Wie ich vorhin erwähnt habe, hat ja auch Kepler sich mit diesem Problem beschäftigt. Das ist eine etwas naive Darstellung, sie ist aber ganz hübsch und ich wollte sie nicht vorenthalten. Das ist aus einem Jugendbuch, Luftschiff im Weltenraum von Walter Heichen, und es stammt aus der Mitte der 30er Jahre. Der Autor wollte die Schwierigkeiten, Raumanzüge zu erklären, vermeiden und hat beschlossen, dem Mond eine Atmosphäre zu geben, wodurch sich natürlich die Landung sehr vereinfacht. Und Sie sehen, also es dürfte ziemlich warm sein. Der eine Astronaut hat seine Ärmel hochgekrempelt und da gucken Sie ganz erstaunt auf der Erde über dem Horizont des Mondes. Man nennt ja die dunklen Flächen auf dem Mond Meere und Walter Heichen hat daraus eben ein wirkliches Meer gemacht. An sich also, mir gefällt der Mond ganz gut, aber leider ist es eben ein sehr fantastischer Mond. Als Kontrast möchte ich jetzt gleich zeigen, wie es bei Apollo 11 ausgesehen hat. Eigentlich wesentlich ungemütlicher. Hier ist ein anderer Astronaut, der bereits einige Arbeiten durchführt. Und zwar stammt der etwa aus dem Jahre 1950, aus einer britischen populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Sie sehen die britische Uniformkappe und ansonsten ist das eben auch etwas gemütlicher als in Wirklichkeit. Er hat gerade seine Kugel um den Kopf, aber sonst ist er ganz normal angezogen. Die ganz jungen Teilnehmer an dieser Veranstaltung werden sich vielleicht an den Weltraumschlumpf erinnern. In der Schlumpfserie gibt es ja auch einen Weltraumschlumpf, der trägt über seiner Schlumpfmütze auch so eine Glaskugel, um sich im Weltraum bewegen zu können. Aber jetzt, glaube ich, gehen wir wieder zu einem Stück Realität. Hier nochmals ein Apollo 11 Astronaut in voller Montur. Das ist dieses bekannte Bild, wo sich der andere Astronaut und ein Stück der Fähre im Fenster spiegelt. Und hier die ersten Fußspuren. Jetzt, diese Darstellung stammt aus dem Jahre 1880, also nach Jules Verne. Da hat sich ein unbekannter Künstler daran versucht, die Erde vom Mond aus gesehen darzustellen. Interessant ist bei allen Darstellungen, das geht also bis knapp in die 60er Jahre, werden die Mondberge immer viel bergiger dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Und auf der Erde sieht man keine Wolken. Jetzt wieder ein Stück Wirklichkeit. Diese Aufnahme wurde vom Raumschiff aus während des Fluges von Apollo 8 aufgenommen. Sie sehen, die Mondberge sind ja viel flacher. Die Erde ist nur zur Hälfte zu sehen. Und außerdem ist sie fast immer zu großen Teilen von Wolken bedeckt. Hier ist noch eine Darstellung, die ist aus dem Jahr 1888. Die ist insofern bemerkenswert, als der Künstler sie während einer Mondesfinsternis konzipiert hat. Und zwar, eine Mondesfinsternis wird ja am Mond als Sonnenfinsternis gesehen. Man sieht, wie sich langsam die Erde vor die Sonne schiebt. Auch hier wieder die übertriebene Darstellung der Mondberge. Das will ich Ihnen jetzt nur ganz kurz zeigen. Das ist wieder aus der Serie aus dem Jahre 1880. Und zwar ein Anblick vom Planeten Merkur, hier mit der Milchstraße. Und das hier soll die Erde sein. So hat er, das ist jetzt vom Mars. Von der Venus. Vom Jupiter. Und schließlich als Krönung des Ganzen eine Darstellung vom Saturn mit den Ringen und den verschiedenen Monden des Saturns. Wie wir mittlerweile von den unbemannten Raumsonden wissen, ist es auf keinem anderen Planeten unseres Sonnensystems so schön idyllisch wie in großen Teilen unserer Erde. Aber der Künstler damals hat das eigentlich alles recht gemütlich gesehen. Jetzt wenden wir uns etwas dem Inneren der Raumschiffe zu. Dieses Raumschiff stammt aus dem Jahre 1911. Das ist das, was ich vorhin schon einmal gesagt habe. Die Zukunftsvisionen tragen immer den Stempel jener Technik, die gerade üblich ist. Und eigentlich, dieses Raumschiff-Innere sieht sehr aus wie einzelne Geräte in unserem technischen Museum. Sie sehen hier die Marmorschalltafel, das Instrument, hier ist offensichtlich eine Grimmlampe, ein Bullauge. Und schließlich hat der Astronaut auch keinen Lautsprecher, sondern hört mit Kopfhörern. Hier sieht er dann ein anderes Raumschiff gerade herankommen. Das ist etwas ganz Lustiges, und zwar eine Darstellung aus einer Kinderzeitung des Jahres 1930. Da gab es in Österreich eine Kinderzeitung, die hieß Der Papagei. Und heute würde man das als Comicstrip bezeichnen, damals hieß es Kinderzeitung. Und das ist ein längeres Weltraumabenteuer in Fortsetzungen. Keine Angst, ich will hier nicht das ganze Weltraumabenteuer servieren. Interessant ist nur wieder, hier diese beiden Knaben, die mit dem Raumschiff gestartet sind, nähern sich einer Außenstation, also etwa dem, was wir heute als Skylab bezeichnen. Und diese Weltraumstation ist in einem Stil gebaut, der etwa so ein bisschen an die Sezession oder an die Stadtbahnbauten erinnert. Es ist wieder die zeitgenössische Architektur drin. Hier haben die beiden Knaben mit ihrem Raumschiff, das so etwas U-Boot-ähnlich aussieht, angelegt und schicken sich an, die Station zu betreten. Lustig ist ja, das würde ich also keinem künftigen Astronauten empfehlen, dass die im Weltraum kurze Hosen tragen. Die Raumanzüge sind sehr von den damaligen Rettungsgeräten der Wiener Feuerwehr inspiriert, wie sich da beim Besuch in unserer Feuerwehrabteilung überzeugen können. Wie gesagt, das stammt aus dem Jahre 1930, und die inneren Geräte erinnern etwas an einen Radioapparat jener Zeit. Diese Honigwabenspulen waren also damals für bessere Radioapparate charakteristisch und wurden eben in großer Form für die Einrichtung der Raumstation benutzt. Jetzt geht es also weiter. Erfolgt der Start des Raumschiffes, und da ist wieder etwas vorweggenommen, was damals noch gar nicht selbstverständlich war, und zwar der Sicherheitsgurt. Er sieht zwar etwas anders aus, aber die beiden benutzen Sicherheitsgurten, was lobend erwähnt werden muss. Was passiert, wenn man nicht Sicherheitsgurten benutzt, zeigt wieder ein Beispiel aus einem Buch von Hugo Gernsbeck aus den 20er Jahren. Dieser Herr da hieß der Professor Flitternix, und er befindet sich also mit seinen Bediensteten und mit dem Hund, also Hunde sind in der utopischen Raumfahrt als Begleiter sehr beliebt, befindet er sich im schwerelosen Zustand, und es war gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, wie man dieses Tier nun projizieren soll, weil irgendetwas ist, er hat immer oben. Das ist jetzt ein kleiner Spätzünder, wenn ich so sagen darf, weil es also fast von der Wirklichkeit eingeholt wurde. Das ist wieder aus einem Buch von Hugo Gernsbeck und zeigt einen künstlichen Erdsatelliten, und zwar stammt das Bild aus dem Jahre 1956 und nimmt eigentlich den Sputnik vorweg. Es sieht fast so ähnlich aus, nur die Antennen sind kürzer, der dann im Oktober 1957 wirklich gestartet wurde. Man hat sich in den 50er Jahren durch die Entwicklung der Elektronik auch schon Gedanken gemacht, dass es vielleicht gar nicht notwendig sein müsste, einen Menschen ins Weltall zu schicken, dass man vielleicht mit weniger Aufwand mehr erreichen könnte, wenn man Fernsehkameras schickt. Was ja bekanntlich jetzt der Fall ist, wir waren zwar schon persönlich auf dem Mond, aber Venus und Mars und die anderen Planeten im Vorbeiflug kennen wir eigentlich nur von den unbemannten Sonden her. Und wir schauen uns alltäglich im Wetterbericht unsere Erde von oben nicht von einem Raumschiff oder von einer bemannten Weltraumstation aus an, sondern von einem Satelliten. Das stammt also aus den frühen 50er Jahren. Man ging dann noch einen Schritt weiter und überlegte, ob man überhaupt etwas Materielles hinausschicken müsste, wenn man beispielsweise mit den Bewohnern ferner Welten in Verbindung treten möchte. Und da sind wir jetzt an einem Bereich, wo sich die Utopie und utopische Vorschläge sehr stark mit der Wirklichkeit schneidet. Denn man hat tatsächlich schon versucht, solche Nachrichten auszuschicken. Das Prinzip dieses Kosmogramms ist folgendes. Es besteht aus 1271 Impulsen, die entweder da sind oder nicht da sind. Und diese 1271 Bit, wie man in der Nachrichtentechnik sagt, diese 0-1-Entscheidungen, kann man nur in einem Rechteck 31 mal 41 anordnen. Weil es Primzahlen sind, kriegt man nicht auf andere Weise ein Rechteck. Und da hofft man dann, dass der das empfängt, das durchschaut und das in einem Rechteck anordnet. Und dann hat man hier also eine Frau, einen Mann, ein Kind, dann hier mit Eizelle und Samenzelle dargestellt, wie wir uns fortpflanzen, hier ein Größenmaßstab, hier eine schematische Darstellung des Sonnensystems und hier noch die häufigsten Atome, aus denen wir bestehen, das Sauerstoff, das Kohlenstoff und das Wasserstoffatom. Aber wie gesagt, die wirklichen Kosmogramme, wenn Sie diejenigen unter Ihnen, die vielleicht den Vortrag von Professor Dolleschall gehört haben, wissen, dass man schon also über diese Stufe hinaus ist und bei Versuchen etwas raffiniertere Kosmogramme herausschickt. Das ist ein Vorschlag, der Gott sei Dank nicht ausgeführt wurde und auch nicht kaum ausgeführt werden wird. Man hat sich in den 50er Jahren ziemlich über die vielen Atombombenversuche aufgeregt und das ganz zu Recht, bis dann schließlich die jene Übereinkunft kam, die das weitgehend abgestellt hat und heute gibt es ja nur mehr sehr wenige oberirdische Atombombenversuche. Als Ausweg hat man damals allen Ernstes vorgeschlagen, die auf dem Mond stattfinden zu lassen und das ist hier so eine Darstellung eines Atombombenversuches auf dem Mond. Bemerkenswert ist nur in dem Artikel, dem das entnommen ist, dass damals schon, also in den 50er Jahren darauf hingewiesen wurde, dass mit dem Abschaffen der Atombombenversuche es nicht getan sei, weil unsere Atmosphäre auch durch Industrie- und Autoabgase verändert werde. Das war ein weitblickender Gedanke, der aber damals kaum viel beachtet wurde. Da ist noch ein weiterer Vorschlag aus dem Jahre 1955, der auch keine Chancen hat, verwirklicht zu werden. Und um das zu verstehen, muss man wissen, dass in den Vereinigten Staaten das Bestattungsgewerbe eine sehr wichtige Rolle spielt. Und da hat man sich vorgestellt, dass man zahlungskräftige Kunden nach ihrem Ableben in weiß gestrichenen Särgen, damit sie sich nicht von der Sonne aufheizen, gewissermaßen in sauerstofflosen Miniaturraumschiffen von einer Außenstation aus, von den dauernden Hinterbliebenen durch Fenster beobachtet, in den Weltraum schießen werden können. Jetzt verlassen wir den Weltraum und kehren wieder zur Erde zurück. Auch über die Fortbewegung auf unserer guten Mutter Erde hat man sich schon lange Gedanken gemacht und dieses Bild entstand ungefähr um die Jahrhundertwende und zeigt ein Verkehrsbild vom Ende unseres Jahrtausends. Es wurde erwähnt, dass zu Lande ausschließlicher Automobilverkehr stattfinden würde. Also ich muss sagen, dass wir, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Ionstraße und die Schlossallee auf dem Weg zum Museum angeschaut hat, dass wir diese Wirklichkeit schon längst überholt haben. Das ist ein ausgesprochen magerer Verkehr, der da herrscht. Dann hat man sich Untergrundbahnen vorgestellt, die hier gerade nach Art unserer Stadtbahn als Galeriebahnen laufen, Motorschiffe und schließlich den Luftverkehr durch Luftpersonenzüge. Also eine in etwas anderer Form vorweggenommene Darstellung unserer Jumbojets. Nur bei den Luftbahnhöfen hat man sich mit den Aufzügen, da hat man sich etwas verschätzt. Dieses Bild stammt aus den 90er Jahren unseres Jahrhunderts und stellt eine Lösung für den Individualverkehr dar. Man reitet auf einer Rakete. Ich weiß nicht, ob der Zeichner etwas schon damals auch den Sturzhelm propagieren wollte. Auf jeden Fall hat er gezeigt, dass der Zylinder keine geeignete Kopfbedeckung für, beinahe hätte ich gesagt, einspurige Luftfahrzeuge ist. Hier ist anstelle des Individualverkehrs mehr der Massenverkehr. Das ist ein Luftbahnhof. Da steht Fahrt nach dem Mont Blanc und der Jungfrau am selben Tage zurück, billig. Und hier Gelegenheit nach Peking und Kanton. Und hier alle halbe Stunde nach Wien für 12 Kreuzer. Also bei den Preisen war der Autor etwas optimistisch, aber immerhin, wenn man die Städteflugangebote unserer Luftfahrtgesellschaften sieht, ist es nicht ganz so weg von der Realität. Das ist ein anderes Verkehrsbild. Hier haben wir wieder gehobenen Individualverkehr mit Chauffeur. Hier verabschiedet sich die Dame gerade, wo sie offensichtlich zu Besuch war. Was der Verfasser dieser utopischen Geschichte nicht wusste, war, dass sich unsere drahtlose Technik so entwickeln wird. Er sah richtig voraus, dass unsere Kommunikation sehr zunehmen wird, aber er stellte sich das eben alles mit Drähten vor. Und hier haben wir schließlich jetzt wieder einen Verkehrszusammenbruch in der Luft. Sie sehen hier die Mischung aus Individualverkehr, gewerblichen Verkehr und Massenverkehrsmitteln und hier den verzweifelten Polizisten. Beachten Sie übrigens die Sparsamkeit. Die Leute hier haben alle Motoren und der arme Polizist muss treten. Bereits in den späten 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es Leute, die Überlegungen anstellten, dass es mit der Zunahme des Individualverkehrs nicht immer so weitergehen könnte, wobei unter Individualverkehr damals die Pferdewagen verstanden wurden. Und man machte sich Überlegungen, wie man mit der fortschreitenden Technisierung ein Massenverkehrsmittel schaffen könnte, das den Nachteil, den Hauptnachteil, den bis heute die Massenverkehrsmittel haben, nämlich die Gebundenheit an den Fahrplan, dass diesen Nachteil beseitigen könnte. Und da kam ein Autor auf die Idee, eine Stufenbahn, wie er es nannte, zu sehen. Und zwar befindet sich hier eine Reihe von Laufstegen. Der erste Steg, wo man über die Stiege raufkommt, steht still. Der nächste geht mit 5 Stundenkilometer, der nächste mit 10, der nächste mit 15 und so weiter, immer mit 5 Stundenkilometer. Weil mit 5 Stundenkilometer kann man zu Fuß gehen und dann kann man mit gleicher Geschwindigkeit einfach rübersteigen, so wie man einen Paternoster besteigt. Hier ist noch einmal ein Schnitt, um das ganz genau zu erklären. Hier sehen Sie also das 5-Stunden-Kilometer-Band, 10, 15 und 20. Man hat also ungefähr Straßenbahngeschwindigkeit da am mittleren Band und kann sich niedersetzen. Diese Idee hat so gezündet, dass man tatsächlich in den 90er Jahren in Chicago ein allerdings nur ganz kurzes Stück dieser Bahn wirklich baute. Es geriet dann wieder mit dem Zunehmen der Autos in Vergessenheit und man hat den Massenverkehr dann doch lieber mit Bahnen abgewickelt. Aber interessant ist, dass dieses Konzept immer wieder vorkommt, und zwar nicht nur bei utopischen Autoren, sondern bei der letzten großen Treibstoffkrise im Jahr 1973 gab es zwei große deutsche Maschinenbaufirmen, die auch wieder kurze Versuchsstrecken bauten. Hier ist noch einmal, man hat sich auch überlegt, wie man da umsteigen könnte. Das ist ein ganz raffiniertes System, und zwar hier, diese Scheibe hier rotiert mit so einer Drehzahl, dass ihre Umfangsgeschwindigkeit hier immer mit der Geschwindigkeit des Bandes übereinstimmt. Man kann also so glatt rübersteigen. Das Ganze ist offensichtlich in London, spielt in London, nachdem hier das Strand und die Chancery Lane zu sehen ist. Und ein bisschen hat es schon die Atmosphäre eines U-Bahn-Knotenpunktes. Hier sind aus dem Oktober 1953 vom Titelblatt der amerikanischen Zeitschrift Galaxy noch einmal diese Laufstege. Sie sehen, das ist schon Utopie mit Tradition. Da hat sich also gegen das Bild aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nichts geändert. Da vorne ist noch einmal so im quasi Röntgenbild die Hand eines Menschen und eines Roboters dargestellt. Dieses Bild ist relativ junge Utopie, das stammt aus den 60er Jahren. Es soll darstellen, wie man vielleicht einmal den Individualverkehr mit Hilfe des Computers weitgehend unfallsicher gestalten könnte. Sie sehen, die Herrschaften hier haben auf Automatik geschaltet, nehmen einen Imbiss zu sich und haben außerdem das Fernsehprogramm laufen. Und hier im Hintergrund, das schaut so wie Alt-Erla aus, also es dürfte sich um die Südautobahn handeln. Bemerkenswert ist aber, und das ist das Erschreckende, wie wenig Leute da Auto fahren. Das schaut gar nicht nach dem üblichen Stau aus. Also hoffentlich hat er auch nicht die Abnahme so vorweg gesehen. Aber nicht nur die Fortbewegung im Raum hat die Leute interessiert, sondern auch die Fortbewegung in der Zeit. Und zwar, da gab es einen Schriftsteller, der hieß Herbert George Wells. Und dieser Herbert George Wells lebte von 1866 bis 1946. Er schrieb seine ersten Novellen zu einer Zeit, wo auch Jules Verne noch aktiv war. Die beiden haben sozusagen sich in ihren Lebenszeiten überlappt. Und 1895 war das Werk, das Wells mit einem Schlag berühmt war, die Zeitmaschine. Er schilderte damit eine Maschine, mit der man sich in eine vergangene Zeit begeben kann. Seitdem hat die Zeitmaschine die Autoren nicht losgelassen. Es gibt sehr viele Erzählungen, es gab auch schon Filme, wo man also da sich in vergangene Zeiten begab und historische Ereignisse als Tourist besichtigte. Es hat einmal ein etwas bissiger Autor, der auch Science Fiction schrieb, gesagt, bestimmt mit der Super 8 Kamera unter der Nylon-Toga verborgen bei den Gladiatorenspielen im alten Rom. Und hier, das ist hier stammt aus einem Science-Fiction-Film, und durch diesen Tunnel kann man also dadurch ins alte Troja.